Abschnitt 6 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Hetzjagd, eine Tragikomödie in 5 Akten des KUK-Generalstabs. Vorstellung der Agierenden und erster Akt. Erzherzog Viktor Salvator, Generaltruppeninspektor. Feldmarschallleutnant Konrad von Hötzendorf, Chef des österreichisch-ungarischen Generalstabs. Generalmajor Anton Höfer, dessen Stellvertreter. Oberst Alfred Redl, Generalstabschef des 8. Korps in Prag. Oberst Peter Umanitzky, Chef des Evidenzbüros des Generalstabs. Wenzel Worliczek, Majorauditor. Stefan Chomatka, Leutnant im Ulanenregiment Nummer 7. Franzi Mittringer, seine Braut. Baronin Daubeck. Rigo, Zigeunerprimasch. Strebinger, Steidel, Detektivs der Wiener Staatspolizei. Der Portier vom Hotel Klomser, Franz, Diener im Hotel Klomser. Die Vorgänge spielen sich am Abend des 24. Mai 1913 in Wien ab. Erster Akt. Im Hotelzimmer des Obersten Redl. Redl, Chomatka, später Franzi. Redl sitzt auf dem Sofa, hält den Arm um Chomatka geschlungen. Sag mir, dass du das nicht im Ernst meinst. Ich bitte dich, sag mir das. Um Gottes Willen, das kann ja nicht dein Ernst sein, Stefan. Du weißt ja nicht, was ich alles für dich getan habe. Chomatka, natürlich weiß ich das, und ich bin dir gewiss sehr dankbar. Redl, nein, du weißt nicht, was ich für dich getan habe, wie weit ich gegangen bin, Stefan, furchtbar weit. Und nun willst du mich verlassen. Sag mir, dass du's nicht ernst meinst, dass du mich nicht verlassen willst. Chomatka, ich will dich nicht verlassen. Ich will nur heiraten. Redl, heiraten? Das nennst du nicht verlassen. Dann ist doch alles aus für mich und für dich. Du bist ein junger, hübscher Bursch. Jeder hat dich gern. Die Welt steht dir offen. Und nun willst du alles aufgeben, willst dich festschmieden und noch dazu wegen einer Frau? Wegen einer Frau? Wer gibt sich denn schon mit Frauen ab? Müßiggänger in den Bars, Geschäftsreisende in den Hotels. Und dabei sind 100 Frauenzimmer noch immer besser als eines. Was willst du mit einer Frau reden? Ich werde dir ein Buch borgen, der physiologische Schwachsinn des Weibes. Chomatka, aber wenn ich sie liebe... Redl, ach was, du liebst sie nicht. Du hast dich nur von ihr einfangen lassen. Sie will eben versorgt sein und du warst zugänglich, weil ich schon so viele Monate nicht bei dir war. Ich bin zu lange nicht in Wien gewesen. Ich habe mich gefürchtet, hierher zu fahren, weil ich es geahnt habe, dass du mir untreu geworden bist. Ich bin nicht gekommen, obwohl hier etwas Wichtiges auf mich wartet. Seit Monaten wartet etwas Wichtiges auf mich, und doch bin ich nicht. Chomatka, deine Ernennung zum Sektionschef? Redl, nein, noch nicht. Etwas anderes. Chomatka, etwas Unangenehmes? Redl, an sich nicht. Aber wenn du mich verlässt, so verlässt mich mein ganzes Glück. Stefan, schau, fahr mit mir fort in die Schweiz, nach Italien, dass du auf andere Gedanken kommst. Pfeif auf das Frauenzimmer. Romatka, sie liebt mich doch. Redl, und ich liebe dich nicht? Bist du nicht mein einziges Glück auf der Welt? Habe ich dir je Anlass gegeben, dich über mich zu beklagen? Ich bin uneigennützig, ich will nur deine Liebe. Aber sie, was ist sie überhaupt? Woher hat sie die Kaution? Gott weiß, was das für eine hergelaufene Dirne ist. Romatka, entschieden, pardon, du darfst sie nicht beleidigen. Wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich dir erspart, sie zu beleidigen. Meine Braut ist Beamtentochter, eine Industriallehrerin, hier in Wien. Wenn sie in der Schule bleibt, so brauchen wir keine Kaution. Das ist eine kaiserliche Verordnung. Ich habe allerdings gehofft, dass sie ihre Stellung aufgeben. Redl, dass ich die Kaution erlegen werde? Romatka, ja, ich habe es gehofft, obwohl mir Franzi verboten hat, das anzunehmen. Aber jetzt, da du sie beleidigst. Redl, Franzi weiß von mir. Romatka, sie weiß, dass du mein Freund bist. Redl, sie weiß, dass ich in Wien bin. Romatka, ich habe ihr gesagt, dass ich zu dir gehe. Redl, und was weiß sie sonst? Romatka, nichts. Redl, ja, nichts. Gib dich nur einem Weib in die Hand, du Narr. Sie denkt sich sicherlich ihren Teil. Die Weiber haben nur Verstand für das, was sie nichts angeht. Aber darin sind sie unfehlbar. Schau, Stefan, lass die Weiber Weiber sein und bleib mein Freund. Ein Mann enttäuscht einen Mann niemals. Bleib bei mir, Stefan. Schau, ich bin in einem Jahr General. Ich bin der bestbeschriebene Generalstäbler der Monarchie. Ich muss Chef des Operationsbüros werden, vielleicht Chef des Generalstabs oder Kriegsminister. Und du, er setzt sich zu ihm und umschlingt ihn, du wirst mit mir aufsteigen, wirst außertourlich avancieren, in die Kriegsschule kommen, wenn du willst. Einen Schimmel kaufe ich dir im Kladrup mit goldgestickter Decke und einen Attila mit Biberbesatz. Willst du? Es klopft, sie merken es nicht. Willst du? Ich verlange ja nichts dafür, als dass du mich lieb haben sollst. Franzi ist unbemerkt eingetreten. Redl, recht lieb haben. Weiter will ich ja nichts von dir, als dass du mein Steffi bleibst und ich dein Fredi. Franzi tritt vor. Romatka springt auf. Franzi! Pause. Franzi, ich muss dir erklären. Franzi, traurig. Du brauchst mir gar nichts zu erklären, Stefan. Ich kenne dich genau und weiß, dass du ein guter Junge bist. Und wenn du auch leichtsinnig bist, so hast du mich doch gern und bist überzeugt, dass ich's gut mit dir meine. Nein, Stefan, sie misst Redl, du bist nicht schuldig. Redl, kalt. Sie wollen also sagen, ich bin schuldig, gnädiges Fräulein? Franzi, ausfallend. Ja, das will ich sagen. Ja, das will ich sagen. Schämen Sie sich, Herr Oberst, schämen Sie sich in Ihren goldenen Kragen hinein. Romatka, aber Franzi, das verstehst du nicht. Franzi, nein, das verstehe ich Gott sei Dank nicht und will es nicht verstehen. Ich mische mich auch nie in das, was ein Mensch tut. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, habe ich in der Religionsstunde gelernt. Und ich will erst recht nicht richten, wovon ich nichts verstehe. Aber was ich verstehe, Herr Oberst, ist, dass Sie diesen armen Jungen verführt haben und weiter verführen wollen. Sie haben ihn verwöhnt und verhätschelt und wollen ihn nun verderben, für immer verderben. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, Herr Oberst, dass Sie meinen Stefan nicht ruinieren sollen. Was wollen Sie von ihm? Redel: Mischen Sie sich nicht in Männersachen, gnädiges Fräulein. Franzi: Nein, ich will mich nicht in Ihre Männersachen mischen, Herr Oberst, an denen Sie gewiss selbst schwer zu tragen haben. Ich sehe es Ihnen an, dass Sie selbst nicht glücklich sind, aber ziehen Sie diesen Jungen nicht mit in Ihr Unglück. Machen Sie Ihre Männersachen mit Männern ab, die so sind wie Sie. Aber dieser Bub da ist nicht so, wie Sie sind. Er liebt mich. Verstehen Sie? Eine Frau. Redel: Es ist doch wohl mir überlassen, mit wem ich Freundschaft halten will. Franzi: Was sprechen Sie da von Freundschaft? Warum belügen Sie sich selbst? Ist das eine Freundschaft, wenn Sie doppelt so alt sind wie er? Was ist das für eine Freundschaft, wenn Sie diesen braven Bauernjungen unter Kavallerieoffiziere gesteckt haben, unter adeligen Nichtstuer, die ihn offen verachten würden, wenn sie nicht vor Ihnen Angst hätten, der Sie ihn angeblich protegieren, während Sie in Wirklichkeit nichts für ihn tun wollen? Chomatka: Aber Franzi, Oberst Redel hat doch wirklich genug für mich getan. Franzi: Das glaubst du. Ja, er hat dir ein Reitpferd gekauft und schöne Uniformen machen lassen und dir eine Wohnung eingerichtet und dir Bonbons geschickt und Champagner. Aber warum? Damit er dich an das Wohlleben gewöhnt, damit du dich nicht von ihm losreißen kannst. Aber hat er dir nicht versprochen, dich in die Kriegsschule zu bringen? Warum redet er dir nicht zu, dass du lernen sollst, dich für die Prüfung vorzubereiten? Nur weil er Angst hat, du könntest selbst etwas leisten und ihn nicht mehr brauchen. Deshalb bist du auch noch nicht dem Evidenzbüro zugeteilt, trotzdem er dir es versprochen hat. Wenn er wirklich gewollt hätte, wärst du schon 10-mal drin. Ein Wort vom obersten Redel sollte nicht genügen. Redel: Gnädiges Fräulein, überschätzen meine Macht. Franzi: Oh nein, Herr Oberst, ich habe mich genau nach dem Mann erkundigt, der sich als Freund meines Stefan bezeichnet, und ich habe überall die gleiche Auskunft bekommen. Der Name des obersten Redel gilt in der Armee beinahe so viel wie der Name des Kaisers. Oberst Redel ist der geniale Organisator des österreichischen Kundschafterdienstes. Oberst Redel ist ein Meister in der Anwerbung von Spionen. Oberst Redel ist unfehlbar in der Entlarvung von Spionen und unwiderlegbar als Sachverständiger in Spionageprozessen. Er ist es, der alle Angeklagten in den Kerker bringt. Das sind Sie, Herr Oberst Redel. Mir hat das alles nicht gefallen, denn ich habe aus dem Religionsunterricht nur eines behalten: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und wie man Spione anwerben kann und gleichzeitig bestrafen, verstehe ich nicht. Aber was ich mir vor allem gedacht habe, war das: Wenn er 100 Feinde leicht in die Karriere des Verbrechens bringen kann, so könnte er auch einen Freund leicht in die Karriere der Arbeit bringen. Redel: Gnädiges Fräulein, ich verbiete Ihnen, sich in meine dienstlichen Angelegenheiten zu mischen. Chomatka: Franzi, du benimmst dich skandalös. Franzi: Jawohl, Herr Oberst, Sie haben hier ein Recht, sich etwas zu verbieten. Ich soll mich nicht in Ihre Männersachen mischen und nicht in Ihre dienstlichen Angelegenheiten. Gut, Herr Oberst, aber mischen Sie Stefan, meinen Jungen, nicht in Ihre traurigen Männersachen und in Ihre traurigen dienstlichen Angelegenheiten. Sonst werde ich es Ihnen verbieten. Armer Stefan. Zu Redel: Wir sehen uns wieder. Ab. Redl, da hast du eine Vorahnung der Gardinenpredigten, die auf dich in deiner Ehe warten. Wie sie dir nachgeschnüffelt hat und wie sie über mich Erkundigungen eingezogen hat. Kein internationaler Spion könnte mehr erfahren. Und wie sie meine Tätigkeit kritisiert. Chomatka, ich muss dich um Entschuldigung bitten. Redl, na schön, aber ich will dich den Fängen dieses Weibes entreißen. Das ist eine Hexe, sag ich dir. Fahr mit mir fort, wir machen eine herrliche Alpentour. Chomatka, ich habe doch keinen Urlaub. Redl, ich verschaffe dir ihn morgen. Willst du? Chomatka, zögernd, aber... Redl, kein Aber. Willst du? Da Chomatka den Kopf schüttelt, wir fahren im Auto, in einem Tourenwagen. Ich kaufe dir einen Tourenwagen. Chomatka, einen Austro-Daimler? Redl, ja, einen Austro-Daimler. Chomatka, wann? Redl, morgen früh. Chomatka, Ehrenwort? Redl, lächelnd, Ehrenwort. Chomatka, hast du so viel Geld? Redl, ja. Chomatka, hier in Wien? Redl, sieht auf die Uhr. Ja, aber geh jetzt und packe deinen Koffer. Und morgen kommst du. Ehrenwort? Chomatka, Ehrenwort. Du gehst doch auch weg. Redl, nein, das heißt, ich gehe jetzt auch weg. Chomatka, also gut, da gehen wir gemeinsam. Redl, nein, das geht nicht. Ich muss erst zivil anziehen. Chomatka, na, ich warte gerne. Redl, nein, ich habe einen privaten Weg. Chomatka, scherzhaft mit dem Finger drohend, aha, Liebesangelegenheit, was? Redl, keine Spur, etwas ganz anderes, aber geh jetzt. Chomatka, na na, schmeiß mich nur nicht hinaus. Soll ich dir ein Auto herschicken? Redl, ja, bestell mir ein Auto. Oder nein, ich nehme mir unterwegs einen Wagen. Chomatka, wie du willst, also gehorsamsten Respekt, Herr Oberst. Ab. Redl, auf Wiedersehen, morgen, mein Stefan. Er zieht rasch den Waffenrock aus. Vorhang. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Klaus Missfeld.